Armut und Gesellschaft. Der politische Charakter der Armutsdefinition. Der Begriff der Armut ist wie sein Gegenstück Wohlstand oder Reichtum nicht ohne Vergleich mit anderen und damit nicht ohne Rückgriff auf gesellschaftliche Bezüge denkbar, denn es geht immer auch um die Verteilung von Ressourcen in einer Gemeinschaft, sei es das steinzeitliche Dorf oder die moderne Industriegesellschaft. Deshalb bedeutet Diskussion über Armut immer auch Diskussion über Gerechtigkeit, und Konzepte zur Verminderung oder Beseitigung von Armut sind immer auch Konzepte zur Herstellung von mehr Gerechtigkeit. Die wissenschaftlichen Konzepte von Gerechtigkeit sind entweder utopisch, weil sie intersubjektive Vergleichbarkeit und eine logische Konsistenz von Präferenzen voraussetzen, die es aus rein logischen Gründen nicht geben kann, oder sie sind pragmatisch, im Sinne eines Social Piecemeal Engineering. Dann erfordern sie den gesellschaftlichen Diskurs und eine demokratische oder demokratieähnliche Willensbildung, wenn man die Figur des allwissenden und wohlwollenden Diktators ausschließt. Damit aber hat der Gerechtigkeitsbegriff, wie auch die sich aus ihm herleitende Armutsdefinition, einen politischen Charakter. Da das Politische aber nicht unteilbar ist, kann man nicht trennen zwischen Zielen, Instrumenten und Nebenwirkungen. Deren Zusammenwirken wiederum kann man auch wissenschaftlich analysieren. Die Effizienz unterschiedlicher Umverteilungsformen kann man untersuchen, auch deren Auswirkungen auf die Zufriedenheit oder die Leistungsbereitschaft, auf das generative Verhalten, auf Mentalitäten, auf das Wirtschaftswachstum und so fort. Man kann die Ursachen von Armut untersuchen und darauf aufbauend den Versuch unternehmen, die Gründe für Armut zu bekämpfen und ihre Entstehung zu verhindern. In solch einem komplexen Bild können sich auch Grenzen der Bekämpfung einer wie immer definierten Armut ergeben, weil man andere Ziele nicht gefährden oder negative Rückkopplungen vermeiden will. Aufgrund ihres politischen Charakters ist die Armutsdefinition und die Diskussion um Ursachen der Armut und Möglichkeiten ihrer Beseitigung Zeitströmungen, Moden und Interessen unterworfen. Es geht nicht nur um die reine Wahrheit, sondern auch um den Kampf um Weltbilder und die Durchsetzung politischer Vorstellungen. In der gegenwärtigen deutschen Diskussion stehen die negativen individuellen Folgen und die gesellschaftlichen Ursachen im Mittelpunkt. Dagegen werden die individuellen, der Person zuzurechnenden Ursachen der Armutslage sowie die gesellschaftlichen Folgen einer vorrangig am persönlichen Einkommen orientierten Armutsbekämpfung wesentlich weniger diskutiert. Fast schon tabuisiert wird der Umstand, dass unsere Art der Armutsbekämpfung Leistungsferne und mangelhaften Willen zur Selbsthilfe teilweise belohnt und damit zur Verfestigung einer transferabhängigen Unterschicht in Deutschland beiträgt. Für die materielle Armut in Deutschland gilt jedenfalls, die scheinbar beobachteten Negativfolgen von Armut sind zu 90% nicht Folgen von Einkommensarmut, sondern deren Begleiterscheinungen, die aber dieselben Ursachen haben wie die Einkommensarmut. Die fast schon konsequente Nichtbeachtung dieses Zusammenhangs entzieht einem großen Teil der Armutsforschung in Deutschland die wissenschaftliche Grundlage und verweist sie in den Bereich der Ideologie.